hab'n Rückfall. Ohne Kokain werde ich heute sicher nicht alt. Guck, ich hab'n Rückfall, ich spritz sie in den Dickdarm. Ich geb ihr eine Schelle mit der Rückhand, ficke sie, bis meine Oberschenkel zittern, denn ich habe heute nen Rückfall. Guck, guck, heute Nacht hab ich'n Rückfall. Guck, guck, heute Nacht hab ich'n Rückfall. Ja, heute Nacht hab ich'n Rückfall. Ich habe heute nen Rückfall. Ich habe heute. Nein, ich nehme keine Drogen, denn ich bin schon lang clean. Sitz auf der Party und komm klar, auch wenn die alle ziehen. Denn ich bin heute erwachsen und kein lächerlicher Techno-Hörer. Heißt, ich trete heute auf die Bremse wie Insektenmörder. Wehe, du machst es. Ja, vielleicht wird ja heute die WG-Party Abriss, denn sie hat Es in der Tasche. Jemand mischt auf dem Zieteller grad das Keter mit Paste. Ich will nur Hacke sein und saufe die WC-Ente-Flasche. Ich nehme keine Drogen, ich bin noch kein Schmock. Ich war über ein Jahr sauber, doch vielleicht will ich es doch. Ich glaub, ich kann nicht widerstehen. Ich bin clean, doch Mann, mir geht's nicht besser. Und ich zieh ne Fresse, so wie 7 Tage Regenwetter. Ach komm, ich fick heute ne Schlampe anal. Ist ein besonderer Tag und heute ist mir alles egal. Ich mache heute ne Ausnahme und ich komm wieder klar, Mann. Hol ein Uber nach Haus und mach da einen polnischen Abgang. Ich hab'n Rückfall. Ohne Kokain werde ich heute sicher nicht alt. Guck, ich hab'n Rückfall. Ich spritz sie in den Dickdarm. Ich geb ihr eine Schelle mit der Rückhand. Ficke sie, bis meine Oberschenkel zittern. Denn ich habe heute'n Rückfall. Guck.